Fundus. Ich habe alte T-Shirts nach Farben sortiert, in Streifen geschnitten, Teppiche daraus gewebt. Immer noch sind meine Schubladen voll der allerschönsten Seidenreste. Im Kopf habe ich schon zu lange en Detail das Bild der Decke, die ich daraus knüpfen möchte. Wie in einer Tropfsteinhöhle sollen die Stoffenden vom netzbespannten Plafond herunterhängen. Irgendwann, wenn mit der Realisierung der Projekte zu lange gewartet wird, verkommt ein Fundus zu Plunder. Projektariat stand in Berlin an meiner Tür. Zum Glück hat T. Holzgestelle auf Rollen für mich gebaut, mit vielen Fächern. Das erleichtert die Übersicht über den angesammelten Krimskrams.